Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ronald Reidenhauer kam im Dezember 1968 von seinem einjährigen Einsatz in Vietnam in die Heimat zurück. Knapp 4 Monate später, am 2. April 1969, schreibt er an seinen Präsidenten in Washington, an den Verteidigungsminister, den Vorsitzenden des Generalstabs, an Senatoren und Abgeordnete im Kongress. Sehr geehrte Herren, es war Ende April 1968, dass ich zum ersten Mal den Namen Pinkville gehört habe und was dort angeblich passiert ist. Ich war diesem ersten Bericht gegenüber eher skeptisch, aber in den folgenden Monaten sollte ich ganz ähnliche Geschichten hören, von ganz verschiedenen Leuten, so dass ich fortan glauben musste, dass im März 1968 etwas ziemlich Düsteres und Blutiges geschehen war, in einem Dorf namens Pinkville in der Republik Vietnam. Das Dorf namens Pinkville gibt es gar nicht. Die Amerikaner bezeichneten diese Gegend im Norden der Provinz Quang Ngai nur deshalb so, weil die vielen kleinen Siedlungen auf den Landkarten einen Haufen roter Punkte ergaben, eben Pinkville. Die Kriegsstrategen in Washington und Saigon hatten sich gar nicht erst die Mühe gemacht, die vietnamesischen Namen der unzähligen Dörfer und Weiler in ihre Militärkarten zu übernehmen. Auch nicht die Weiler Xom Lang und Binh Thai. Für die Amerikaner gehörten die beiden einfach zu einem größeren Siedlungskomplex, den sie My Lai Four nannten und der als My Lai in die Weltgeschichte eingehen sollte. My Lai liegt inmitten fruchtbaren Bauernlandes. Reisfelder und Palmenwälder, soweit das Auge reicht. Und dazwischen Gehöfte, Weiler, kleine Dörfer. Operation Starlight, einer der ersten großen Einsätze der US-Truppen in Südvietnam, hatte schon 1965 den Krieg in die Region gebracht. Doch Operation Starlight war kein Erfolg. Von Befriedung, so das erklärte Ziel, keine Spur. Die Vietcong bewegten sich unter der Bevölkerung wie die Fische im Wasser, so wie es Mao Zedong für den Guerillakrieg gelehrt hatte. Die amerikanischen Militärs versuchen einen anderen Weg. Man muss die Fische fangen, indem man das Wasser austrocknet. Search and destroy. Suchen und vernichten. Das heißt, die Bevölkerung, Frauen, Kinder, Alte wegbringen, die Dörfer und Felder zerstören. Wer sich jetzt noch dort aufhält, wird automatisch als Vietcong oder als Unterstützer angesehen und getötet. Die Amerikaner, die seit 1965 in Vietnam offen Krieg führen, nennen solche Gebiete Free Fire Zone. Am frühen Abend des 15. März 1968 lässt Captain Ernest Medina seine C-Kompanie antreten. C wie Charlie. Mit einer Schaufel zeichnet Captain Medina eine Karte von My Lai in den Sand und erklärt den Männern, wie man am nächsten Tag den Vietcong angreifen werde. My Lai sei ein heißer Ort. Man erwarte massives Abwehrfeuer. Man müsse mit hohen eigenen Verlusten rechnen. Ich erklärte ihnen, das Dorf sei eine Hochburg des Vietcong und wir hätten die Erlaubnis, es zu zerstören. Die Häuser niederzubrennen, alles Vieh zu töten, die Ernte zu vernichten, die dem Vietcong als Nahrung dienen könnte, die Brunnen zum Einsturz zu bringen. Wird Captain Medina später vor den Ermittlern der Militärpolizei aussagen. Für die Männer der Charlie Company besteht kein Zweifel, was ihre Aufgabe in My Lai sein wird. Es war klar, niemand in dem Dorf würde verschont werden. Kenneth Hodges, Sergeant, Charlie Company, 1. Platoon. Der Befehl wurde so verstanden, jeden im Dorf zu töten. Ob das bedeute, auch Frauen und Kinder, wollte einer wissen. Und der Befehl hieß, jeden im Dorf. Denn die Leute, die Frauen, die Kinder, die alten Männer, gehörten selbst zu den Vietcong. Oder sie sympathisierten mit dem Vietcong. Jedenfalls sympathisierten sie nicht mit der südvietnamesischen Armee und nicht mit den Amerikanern. Sie unterstützten uns nicht. Am Morgen des 16. März, 7.22 Uhr Ortszeit, heben die ersten Hubschrauber mit den Männern der Charlie Company ab. Von ihrem Stützpunkt aus werden sie etwa 15 Minuten unterwegs sein und dann am Rande des Dorfes Milai in einem Reisfeld landen. Wie üblich bei solchen Einsätzen nimmt während des Fluges amerikanische Artillerie die geplante Landezone unter Dauerbeschuss. In Milai treffen die 120 Soldaten und 5 Offiziere der Charlie Company auf keine Gegenwehr. Aus dem Dorf fällt kein einziger Schuss, als sie ihren Vormarsch beginnen. Kurz danach beginnt das Töten, ohne Vorwarnung. I was 19 when I went to Vietnam. I was a rifleman specialist, fourth class. I was trained to kill, but the reality of killing someone is different from training and pulling the trigger. Ich war 19, als ich nach Vietnam ging. Ich war Scharfschütze, ausgebildet zu töten. Aber jemand wirklich zu töten, ist was ganz anderes, als in der Ausbildung den Abzug durchzudrücken. Vanado Simpson, Gefreiter, Charlie Company, erstes Platoon. I knew the women and children was there. Ich wusste, dass dort Frauen und Kinder waren. Aber dass ich die töten würde, ich wusste nicht, dass ich das tun würde, bis es dann wirklich passierte. Ich ahnte nicht, dass ich irgendjemand töten würde. Ich wollte niemanden töten. Ich war nicht erzogen worden, um zu töten. U.S. Marines are trying to sweep North Vietnamese troops from the Citadel toward the banks of the Perfume River and into a gauntlet of fire. Das Jahr 1968 ist für die Amerikaner in Vietnam ein verheerendes Jahr. Am 30. Januar, zu Beginn von Tet, dem buddhistischen Neujahrsfest, stürmen Vietcong-Krieger die Städte überall im Land. In der Hauptstadt dringen sie bis in die US-amerikanische Botschaft vor. In der alten Kaiserstadt Hue besetzen sie den Kaiserpalast und Elitetruppen der US Marines brauchen Wochen, um sie wieder aus der Stadt zu treiben. Almost all restraint is off. For the first time, the Vietnamese are seeing the holocaust of conventional war. Der Krieg beschmutzt das Ansehen Amerikas in der Welt und verschlingt jährlich 30 Milliarden Dollar. 1968 wird für die US-Streitkräfte ein ganz schlimmes Jahr. 14.592 Soldaten verlieren ihr Leben. Das bedeutet, jede Woche 280 tote GIs, 40 pro Tag. Kiss me goodbye. Charlie Company kam im Dezember 1967 nach Vietnam. Den Ausbildungs- und Vorbereitungslehrgang auf Hawaii hatte die Kompanie mit den besten Abschlussnoten hinter sich gebracht. Doch eigentlich ist an der Einheit nichts Besonderes. Bis auf die Offiziere sind die Männer fast alle Wehrpflichtige, picklige Farmersöhne aus dem Mittelwesten, smarte Kids aus den Großstadtghettos. Vietnam ist nicht der Krieg der Eierköpfe von den Elite-Universitäten an der Ostküste. Die Jungs kommen aus Spanish Harlem und der Bronx, aus den Nestern in der Prärie und den Käfern hinter den Bergen, den Wäldern des Nordwestens und den Sümpfen des Südens. Und sie sind die Jüngsten, die je für God's Own Country in den Krieg zogen. Im Durchschnitt um die 20 Jahre alt. Im Januar 1968 wurde Charlie Company einer Sondereinheit der American Division zugeteilt, die die Provinz Quang Ngai zwischen dem südchinesischen Meer und dem Hochland systematisch durchkämmen und von Vietcong säubern sollte. Doch während ihrer ersten 3 Monate in Vietnam hatte Charlie Company kaum Feindberührung. Varnado Simpson, Gefreiter, Charlie Company, erstes Platoon. I've seen the enemy, yes. But who is the enemy? Ja, ich habe den Feind gesehen. Aber wer war der Feind? Dort haben kleine Kinder auf dich geschossen oder dir ein Messer in den Rücken gerammt, wenn du dich umgedreht hast. Wer war der Feind? Ich habe keinen Unterschied gesehen. Der Gute, der Böse. Die sahen alle gleich aus. Deshalb war dieser Krieg so anders. Nicht so, die Deutschen da, die Japaner dort. Die sahen alle gleich aus. Egal, ob aus dem Norden oder dem Süden. Wie hätte man sie unterscheiden können? Der unsichtbare Feind. Keine Geländegewinne. Die Minen und Sprengfallen. Heckenschützen. Dieser andere Krieg zermürbt die US-Soldaten in Vietnam. Sie werden von Monat zu Monat brutaler, aggressiver, misshandeln Gefangene und Zivilisten, vergewaltigen, morden. Auch Charlie Company. 2 Tage vor dem Einsatz in My Lai am 14. März 1968 schreibt der Gefreite Gregory Olson nach Hause: Lieber Vater, wie geht's euch? Ich bin noch am Leben und Samstag geht's los. Ein Platoon unserer Einheit rückte heute zu einer Routinepatrouille aus und traf dabei auf ein 155mm Artilleriegeschoss, das mit einer Sprengladung präpariert war. Die tötete einen der Männer, riss 2 anderen die Beine ab und verletzte 2 weitere. Und am Ende wurde ein sowieso schon schlechter Tag noch schlimmer. Auf dem Weg zurück zum Stützpunkt sahen sie eine Frau auf dem Feld arbeiten. Sie schossen auf sie. Dann trampelten sie die Frau zu Tode und feuerten so lange auf ihren Kopf, bis die Magazine leer waren. Sie schlugen jedes Kind, das ihnen über den Weg lief. Warum in Gottes Namen passiert das alles? Das sind doch alles ganz normale Kerle. Mit einigen war ich befreundet. Eine Zeit lang führten sie sich wie wilde Tiere auf. Gegen 8 Uhr setzen sich das 1. und 2. Platoon der Charlie Company in Bewegung. Sie rücken in das Dorf vor, das eigentlich Xom Lang heißt, das sie aber als My Lai kennen. Nichts ist so, wie es Captain Medina am Vorabend angekündigt hat. Keine Spur von den Viet Cong, die sich angeblich in Bataillonsstärke in der Gegend aufhalten. Nur Frauen und Kinder und alte Männer sind da, die um diese Zeit eigentlich auf dem Markt sein sollten. Aber sie sind nicht auf dem Markt. Pham Thi Thuan ist mit ihren 2 kleinen Mädchen zu Hause. Ich habe gerade Frühstück gemacht. Plötzlich hörte ich das Geräusch von Hubschraubern. Ich bin rausgestürzt und habe gesehen, wie sie über dem Dorf kreisten und von oben mit ihren Maschinengewehren schossen. Die Leute rannten in die Bunker. Dann landeten die Hubschrauber, Soldaten sprangen heraus und erschossen die Leute sofort. Einige wurden beim Frühstück erschossen. Sie warfen Handgranaten in die Bunker. Dorfbewohner wurden zum Wassergraben getrieben. Auch mich haben sie zum Graben geschleppt und hineingeworfen. Ich habe die Kinder unter meinem Körper versteckt und ihnen die Brust gegeben, damit sie still sind. Ich habe mich totgestellt. Auf mir lagen viele Leute. Die Soldaten haben in den Graben geschossen. Sie haben 3-mal geschossen, bis niemand mehr schrie und sie kein Geräusch mehr hörten. Ich war ganz still und habe mich nicht bewegt. Stundenlang habe ich gewartet, bis ich sie nicht mehr hörte. Ich war voller Blut. Dann bin ich rausgeklettert und losgerannt. Da standen noch welche und haben auf mich geschossen. Ich bin um mein Leben gerannt, mit den Mädchen unter dem Arm, hinein in die Reisfelder, wo sie mich dann nicht mehr gesehen haben. In My Lai regt sich keine Gegenwehr. Kein einziger Schuss wird auf die amerikanischen Soldaten abgegeben. Aber es ist ein Inferno, das über die Menschen von My Lai hereinbricht. Erst der wahnsinnige Artilleriebeschuss, dann die kreisenden Hubschrauber mit den ratternden Maschinengewehren, schließlich die Soldaten, die alles niedermachen, was ihnen in die Quere kommt. Die Männer des 1. Platoon, die das Dorf durchkämmen, werden von ihrem Vorgesetzten angetrieben, Lieutenant William Kelly. Er befiehlt, die Menschen in ihren Häusern zu erschießen, in den Bunkern, die sie sich zum Schutz vor Luftangriffen angelegt hatten. Er lässt Kinder, Frauen und alte Männer zusammentreiben. Lieutenant Kelly ordered certain people to shoot these people. Lieutenant Kelly befahl ein paar Männern, diese Leute zu erschießen. Ich weigerte mich. Und er sagte mir, er werde mich vors Kriegsgericht bringen, wenn wir wieder zurück im Stützpunkt wären. Und ich sagte ihm, was mir so durch den Kopf ging. Unschuldige Menschen erschießen, das ist kein Befehl. Das ist für mich Wahnsinn. Also muss ich nicht gehorchen. Und wenn Sie mich deshalb vors Kriegsgericht bringen wollen, tun Sie das, wenn Sie damit durchkommen. Harry Stanley, Gefreiter, Charlie Company, 1. Platoon. I feel like it was horrible, you know, just a terrible thing to be going on, and American boys doing this, you know, and I feel like I'm. Für mich war das grauenhaft. Was schrecklich ist, dass immer weiterging. Und das waren amerikanische Jungs, die das taten. Ich war doch auch so ein richtiger amerikanischer Junge wie die anderen dort. Schwarze, weiße, ganz egal. Es schien der reine Horror. Hergehen und sowas zu tun, das ist für mich unmoralisch. Vanado Simpson, Gefreiter, Charlie Company, 1. Platoon. That day in my life, I was personally responsible for killing between 20 and 25 people. About 25 people, personally. An diesem Tag war ich für die Tötung von 20 bis 25 Menschen verantwortlich. Ich persönlich. Shooting them, to cutting their throats, to scalping them. Ich habe sie erschossen. Ich habe ihnen die Kehle durchgeschnitten. Sie skalpiert, ihnen die Hände abgehackt. I did that. Das habe ich getan. I just went. Ich verlor einfach den Verstand. My mind just went. I wasn't the only one that did it. A lot of other people. Und ich war nicht der Einzige, der das gemacht hat. Eine Menge anderer Leute haben das auch getan. Ich habe einfach getötet. Sobald ich angefangen hatte, die Ausbildung, die ganze Programmierung zu töten, das brach durch. Ich wusste nicht, dass ich das in mir hatte. Und wenn du mal angefangen hast zu töten, dann ist es ganz leicht weiterzumachen. Das Schwierigste ist, zu töten. Aber sobald du tötest, fällt es dir leichter, den Nächsten zu töten. Und dann den Nächsten. Und dann den Nächsten. Weil ich war völlig gefühllos. Keine Gefühle, nichts. Kein Ziel. Ich tötete einfach. So gegen 10 Uhr oder etwas später, also nach gut 2 Stunden, gibt Captain Medina den Befehl, das Feuer einzustellen. Von den Bewohnern von My Lai sind nur ganz wenige noch am Leben. Einigen gelang es, sich in die Reisfelder zu flüchten und dort unterzutauchen. Manche wurden von amerikanischen Hubschrauberpiloten gerettet, die aus der Luft das Geschehen am Boden beobachteten. Andere liegen zwischen den Leichenbergen und stellen sich tot. Gegen 11.30 Uhr setzen sich die Männer der Charlie Company zur Mittagspause. Am frühen Nachmittag rücken sie ab. Bei Einbruch der Dunkelheit kehren die Vietcong nach My Lai zurück und helfen den Überlebenden, die Toten zu begraben. Sie brauchen dazu 5 Tage. Die Zahl der Opfer liegt irgendwo zwischen 490 und 520. Eine genaue Zahl wird man nie feststellen. Body Count heißt das Zauberwort des Vietnamkrieges. Leichenzählen. Weil es keine sichtbaren Geländegewinne gibt, bemisst das militärische Oberkommando den Erfolg einer Aktion nach der Zahl der getöteten Feinde. US-Truppen umzingeln Rote, töten 128, meldet die Armeezeitung Stars and Stripes über den Einsatz in My Lai und stützt sich dabei auf die offizielle Pressemitteilung aus dem Oberkommando in Saigon. Die übernimmt auch die New York Times und berichtet am 17. März 1968 auf ihrer Seite 1, 2 Kompanien der American Division hätten in einer Zangenbewegung eine nordvietnamesische Einheit eingekreist und 128 feindliche Soldaten getötet. Weiter heißt es in der Meldung, während des Kampfes, der den ganzen Tag angehalten habe, seien 2 GIs getötet und 10 verwundet worden. Tatsächlich hat Charlie Company an diesem Tag nur einen Verlust. Einen Gefreiten, Herbert Carter. Der hatte sich selbst ins Bein geschossen. Beim Waffenreinigen, wie er später erklären wird. Absichtlich, wie manche seiner Kameraden behaupten. Der Bodycount von My Lai ist ein militärischer Sieg. Und General William C. Westmoreland, der Oberkommandierende der US-Streitkräfte in Vietnam, gratuliert den Siegern von My Lai. Operation Muscatine, das Codewort für den Einsatz in My Lai. Operation Muscatine am 16. März nordöstlich der Stadt Quang Ngai versetzte dem Feind einen schweren Schlag. Glückwunsch den Offizieren und Mannschaften von C-120. C-120. Charlie Company, 1. Bataillon, 20. Infanterieregiment. Glückwunsch den Offizieren und Mannschaften von C-120 für herausragenden Einsatz. Die Männer der Charlie Company müssen den Eindruck gewinnen, sie hätten tatsächlich das Richtige getan. Ich habe mir überlegt, dieses Schreiben an Tageszeitungen, Wochenmagazine und Fernsehsender zu schicken. Aber ich denke, dass eine Untersuchung durch den Kongress der Vereinigten Staaten das angemessene Vorgehen ist. Und als verantwortungsbewusster Bürger habe ich nicht den Wunsch, das weltweite Ansehen der amerikanischen Soldaten noch weiter zu beschmutzen. Schreibt der Vietnamheimkehrer Ronald Ridenhour im April 1969 an 30 Adressaten in Washington, im Weißen Haus, in Regierung und Kongress und schildert ihnen, was er von Kameraden, die in My Lai dabei waren, erfahren hat. Die Untersuchung durch den Kongress, die er sich wünscht, kommt nicht zustande. Die Army selbst nimmt sich der Sache an. Die Kriminalabteilung der Militärpolizei verhört die Beteiligten. Und als klar wird, dass die oberen Ränge in Vietnam das Massaker von My Lai vertuschen wollen, setzt die Army, wenn auch widerwillig, eine zweite Untersuchungsgruppe ein. Es wurde vertuscht, weil es im Interesse des Landes war. Wir wissen doch, warum es passiert ist. Diese Jungs, getötet von Frauen, die Munition in ihren Handtaschen rumschleppen. Schaffen wir die Sache aus dem Weg. Gibt Präsident Richard Nixon seinem nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger als Anweisung auf den Weg. Ergebnis: Die Militärstaatsanwaltschaft erwägt zwar eine Anklage gegen 46 Beteiligte, die in My Lai dabei waren, doch nur 9 kommen wirklich in Gang. Der einzige, der schließlich verurteilt wird, ist Lieutenant William Kelly, Kommandeur des 1. Platoon der Charlie Company. Die Anklage wirft ihm vorsätzlichen Mord in 109 Fällen vor. Im März 1971 wird er wegen vorsätzlichen Mordes in 22 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 3 Tage nach dem Urteil begnadigt ihn Präsident Nixon zu Hausarrest. 5 Monate später reduziert der Richter das Strafmaß auf 20 Jahre Haft bei harter Arbeit. Kelly bleibt weiter in Hausarrest. Später senkt der Armeeminister das Strafmaß noch einmal auf 10 Jahre. Ende September 1974 ordnet ein Zivilgericht die Freilassung von William Kelly aus dem Hausarrest an. Aus der Begründung des Richters: Man muss bedenken, dass Krieg eben Krieg ist und dass es alles andere als ungewöhnlich ist, wenn unschuldige Zivilisten zu Opfern werden. Das war in der Geschichte schon immer so. So war es auch, als Josua in biblischen Zeiten Jericho einnahm. Und Josua wurde nicht wegen des Gemetzels unter den Zivilisten von Jericho angeklagt, sondern der Herr war mit Josua, wie wir wissen.